Für einen Menschen meiner Generation und meiner Biografie ist das unbegreiflich. Wenn ich mir manchmal nur die Wahlbeteiligungen anschaue in unseren gesegneten Republiken, das macht mich ganz krank. Wie froh wäre meine Generation damals gewesen, ihr Veto einlegen zu können? Ich weiß, Trägheit ist menschliche Natur. Und bei allen Einschränkungen kann man derzeit ja sagen, alles geht irgendwie seinen Gang. Und das Schlimmste wird uns allen erspart bleiben. Für uns war das eine Sache auf Leben und Tod. Das hat uns alle sehr geizig gemacht im Umgang mit Begriffen wie Freiheit und Republik. Mich erschreckt das oft, der fadenscheinige Überfluss, der nur einen tiefliegenden Mangel bezeichnet. Und die triste Selbstbedienungsmentalität, die zunehmend das öffentliche und politische Bewusstsein der überwiegenden Mehrheit prägt.